will nicht länger auf dich warten. Nur dass du dich besser fühlst, werd mich nicht tief in mir vergraben. Wenn du Seifenopern spielst, hast du es eigentlich eh kapiert, dass ich mir selbst genügen kann. Ich will jetzt meine Wege gehen, du ziehst mich nicht in den Bann. Oh, baby.